praise you, Jesus. Wir preisen dich, Jesus. Is there anyone that's been having some heart issues? Gibt's jemanden hier, der Herzbeschwerden hat? I know there was someone who ministered to had a pacemaker, but is there someone else that had? Ich weiß, da war jemand, der hat einen Herzschrittmacher, aber noch jemand, der Herzbeschwerden hat? Es ist Dinge in the heart from time to time. Das Herz sticht ab und zu mal. Manchmal auch die Brust braucht man am Anfang. Okay. Hallelujah. Praise you, Jesus. Father, we just thank you. Vater, wir danken dir. For the position that you've placed us in. Für die Position, in die du uns gebracht hast. To stand as your representative. Zu stehen als dein Repräsentant. Your hands and your feet. Deine Hände und Füße. We just release your precious life into this heart. Wir setzen dein kostbares Leben frei in dieses Herz. We command this heart to begin to function. Und wir befehlen, dass dieses Herz funktioniert. The way that you created it. So wie du es geschaffen hast. That this heart being made new in Jesus' name. Dass dieses Herz neu gemacht wird im Namen Jesu. Jesus' name. Namen Jesu. Jesus' name. Namen Jesu. Amen. Amen. Namen Jesus. Amen. In Namen Jesus. Amen. Amen. In the name of Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Yeah, we'll go ahead and minister to them back here. Yeah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Wir preisen dich, Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Father, we just thank you for your child. Vater, wir danken dir für dein Kind. In the name of Jesus, we command this body and brain to be at peace. Im Namen Jesu befehlen wir diesem Körper und Verstand im Frieden zu sein. Father, I thank you for your life working in his body right now. Vater, danke, dass dein Leben in seinem Körper wirksam ist jetzt. Working in his mind right now. In seinem Verstand wirksam ist. Everything functioning. Und alles funktioniert. In the name of Jesus. Im Namen Jesu. Every demonic force. Jede dämonische Kraft. That has been at work. Die hier wirksam war. We release you of your assignment against him right now in Jesus' name. Wir schicken dich jetzt weg im Namen Jesu. We declare this mind and this body free. Wir erklären seinen Verstand und Körper frei. Not only peace in his body. Nicht nur Frieden in seinem Körper. Peace in this family as well. Frieden in seiner Familie. Father, we thank you for right now for restoration. Vater, wir danken dir jetzt für Wiederherstellung. Things that have been robbed from him over these years. Dinge, die ihm geraubt wurden in diesen Jahren. That from this point forward. Dass von diesem Moment an. Things begin to change. Dinge sich verändern. Begin to be renewed. Und erneuert werden. In a right mind. In einem richtigen Verstand. In Jesus' name. Im Namen Jesu. In Jesus' name. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Amen. You know, it's interesting. It was a couple of years ago. Wisst ihr, vor ein paar Jahren. In Houston, Texas. In Houston, Texas. There was a mother, she brought her daughter. Brachte eine Mutter ihre Tochter. And we're in the middle of preaching. Und wir sind mitten dabei zu predigen. And they brought the daughter and set, she just set her down right in front of everyone. Und sie brachten die Tochter und haben sie dahingesetzt vor allen Leuten. The little girl couldn't walk. Das Mädchen konnte nicht gehen. She couldn't really control anything. Und sie konnte nichts irgendwie an sich kontrollieren. And the mother just set her down right in front of the pulpit. Die Mutter hat sie da einfach vor der Kanzel abgesetzt. And this is probably about 600 or 700 people. Das sind so 600-700 Leute. And we got down on the floor. Und dann sind wir zu ihr runter auf dem Fußboden. And laid hands on her and began to pray. Haben Hände auf sie gelegt und fingen an zu beten. And after a few minutes, nothing seemed to have changed. Und nach ein paar Minuten schien sich da nichts zu verändern. At least on the outside. Zumindest nicht äußerlich. And so we went on to the other people, ministering to them. Also haben wir dann den anderen Leuten gedient. Well, a few months later, I get an email from the mother. Und ein paar Monate später bekomme ich eine E-Mail von der Mutter. And I'd kind of forgotten about the situation. Und ich hatte die Geschichte schon vergessen. And the mother said, I've been trying to email you for the last few months. Und die Mutter sagte, ich habe versucht, dir eine E-Mail zu schicken die letzten paar Monate. But she said, I wanted to send you a video of my daughter. Aber ich möchte dir ein Video schicken von meiner Tochter. Now in America, in our education system, in Amerika, in unserem Bildungssystem, it's called special education. Da nennt man das Sonderschule. And so they take people that's got physical disabilities. Also da bringt man Kinder hin, die körperliche Beeinträchtigungen haben. And they have them in classrooms where they can be taught, you know, a little better. Und dann haben sie sie in einem Unterricht, der ihnen halt angemessen ist. Well, she says she was at work one day. Und sie war auf Arbeit. And her daughter's teacher called her. Und der Lehrer ihrer Tochter rief an. And she said, "You need to come up to the school right now." Und sagte zur Mutter, du musst sofort in die Schule kommen. Because the teachers were shocked and amazed. Denn der Lehrer war schockiert, erstaunt. Because during one of the classes. Denn während einer Unterrichtsstunde. This little girl that had never walked before. Da hat dieses kleine Mädchen, das nie zuvor gelaufen ist. She got up out of her chair. Ist aufgestanden. Started walking around the classroom. Und fing an, im Klassenzimmer rumzulaufen. And then walked down the hallway. Und dann ist sie den Flur runtergelaufen. And the teacher ran after her with her phone. Und die Lehrerin ist hinterher mit dem Handy. And started filming her. Und hat's gefilmt. And told the mom, "You need to come up here." Und hat der Mutter gesagt, du musst herkommen. And so it touched me so much. Und das hat mich so berührt. Because the mom sent me the video. Die Mama hat mir das Video dann geschickt. Of her little girl that had never walked before. Wie das kleine Mädchen, das nie zuvor gelaufen ist. And I want to say she was maybe 7 or 8 years old. Und sie war vielleicht 7, 8 Jahre alt. And she's walking down the hallway. Und sie läuft da den Flur runter. And not only were there physical changes. Und nicht nur war da eine körperliche Veränderung. There was also mental changes that were taking sondern place. Sondern es gab auch eine verstandesmäßige Veränderung, eine Veränderung in ihrem Verstand. Because the mother said that all the medications her daughter was on. Die Mutter sagte, dass die ganzen Medikamente, die ihre Tochter bekam. The doctors removed her from all the medications. Die Ärzte haben die Medikamente alle abgesetzt. And these medications were keeping her alive. Und durch diese Medikamente war sie vorher am Leben gehalten worden. And she said that her daughter began to actually learn in class. Und sie sagte, meine Tochter fängt jetzt tatsächlich an zu lernen im Unterricht. Because mentally she was not in a place to even be able to learn anything. Sie war vorher mental dazu nicht in der Lage gewesen. So she's walking. Also sie läuft. Off all medications. Hat ist nicht mehr auf den Medikamenten. And she's learning now in class. Und sie lernt jetzt im Unterricht. And you know, but when we laid hands on her, it didn't seem like anything had happened. Aber als wir die Hände auflegten, sah das nicht so aus, als ob irgendwas geschehen würde. And so, I guess the reason I'm telling you that. Und der Grund, warum ich euch das sage, ist folgender. is that, you know, sometimes you may not see anything immediate. Sometimes siehst du, manchmal siehst du nicht sofort was. But you don't know what's already working on the inside. Und du weißt nicht, was aber schon in dem Inneren der Person gerade passiert. And there's been so many times. Oftmals. We have seen changes take place in people's bodies. Haben wir gesehen, wie Veränderungen stattfinden im Körper von Menschen. Later on that day or the next morning. Später an dem Tag oder am nächsten Morgen. So when you put your hands on somebody, also wenn du deine Hände auf jemanden legst, know you're putting something into them. Dann stell sicher, dass du etwas in sie hineinlegst. Put your faith on that. Und streck dich da im Glauben aus. Because there may be people that you minister to. Denn das sind vielleicht Leute, denen du dienst. And you don't get the opportunity to see them the next day or the next week. Und du hast nicht die Gelegenheit, sie am nächsten Tag oder in der nächsten Woche wiederzusehen. You may never see them again. Vielleicht siehst du sie nie wieder. But know that you're a carrier of something. Aber mach dir bewusst, dass du der Träger von etwas bist. And that we're to be releasers of what we carry. Und jetzt sind wir Freisetzer von dem, was wir tragen. You never know the testimonies you're going to get when you get to heaven. Du weißt noch gar nichts von den Zeugnissen, die du vielleicht hören wirst, wenn du in den Himmel kommst. When we get there, how many people is going to come up to you? Wie viele Leute zu dir kommen werden, wenn du dort ankommst? Say, hey, remember when you prayed for me in the supermarket? Und dir sagen, hey, erinnerst du dich, als du damals im Supermarkt für mich gebetet hast? You laid hands on me in the airport. Du hast mir die Hände aufgelegt im Flughafen. We never saw each other again. Und wir haben uns seitdem nie wieder getroffen. But I have to tell you what happened. Aber ich muss dir sagen, was passiert ist. You and I are in a very, very blessed position. Du und ich, wir sind in einer sehr gesegneten Position. To get to be the hands and feet of Jesus. Die Hände und Füße Jesu zu sein. Have you ever even thought about this? Hast du überhaupt mal darüber nachgedacht? You know, we talk about how we're in the last days. Wir sind in den letzten Tagen. We talk about this last great move of God. Wir sprechen über diese letzte große Bewegung Gottes. And Jesus coming back for the church. Jesus kommt zurück für die Gemeinde. But do you realize that God left us for last? Aber ist dir klar, dass Gott uns für ganz zum Schluss aufgehoben hat? He could have saved Moses. Say again? He could have put Moses here. Er hätte Mose aufheben können bis zum Schluss. He could have had Paul or Peter be here in this day. Er hätte dafür sorgen können, dass Paulus und Petrus in dieser Zeit leben. He saved us for last. Aber er hat uns für ganz zum Schluss aufgehoben. You know, in a relay race. Weißt du, in einem Staffellauf. Almost every time. Fast jedes Mal. They always put the best athlete last. Tun sie den letzten Läufer. Den besten Läufer die letzte Runde laufen lassen. God saved you for last. Und Gott hat dich für bis ganz zum Schluss aufgehoben. Like Jesus actually trusted his ministry to you. Jesus hat tatsächlich seinen Dienst dir anvertraut. He could have trusted the very last days with Paul or Peter. Er hätte die letzten Tage Petrus anvertrauen können oder Paulus. Could have been David or Joshua. Oder David oder Joshua. But he said, I'm going to save them for last. Aber er hat gesagt, nee, ich werde die bis zum Schluss aufheben. I trust them to finish it. Ich vertraue drauf, die bring's zu Ende. That's the position you and I are in this day. Das ist die Position, in der du und ich, in der wir uns befinden heutzutage. That's why we have to be serious about what we do. Deswegen müssen wir das ernst nehmen, was wir tun. We have to continue to advance. Und weitermachen, vorwärts drängen. Increase in our revelation and understanding of things. Zunehmen in unserer Offenbarung über Dinge. Be led by the Holy Spirit. Geleitet sein vom Heiligen Geist. Keep ourselves. Und selbst auf uns selbst achten. We're in a very, very wonderful opportunity today. Was für eine wunderbare Gelegenheit heute. I mean, when you think about it, it should humble you. Und wenn du drüber nachdenkst, es sollte dich tatsächlich demütig machen. I think about that often. Und oft denke ich darüber nach. That God saved me for last. Gott hat mich bis ganz zum Schluss aufgehoben. He saved you for last. Er hat dich bis zum Schluss aufgehoben. I mean, of all the people that have lived on this earth. Von allen Leuten, die auf der Erde gelebt haben. And he chose you to finish it off. Er hat dich erwählt, für ganz zum Schluss, das zu Ende zu bringen. Think about that. Denk mal drüber nach. Have the billions of people. Milliarden von Menschen. He decided to trust you. Und er entschied sich, dir zu vertrauen. I don't know about you. Ich weiß nicht, wie es dir geht. If I would have trusted me. Ich weiß nicht, ob ich mir vertraut hätte. I know how Chad was when he was growing up. Ich weiß, wie Chad war, als er aufgewachsen ist. You need to see yourself the way that God sees you. Du musst dich so sehen, wie Gott dich sieht. Special. Besonders. Complete. Vollständig. Righteous. Gerecht. And that he trusts you. Dass er dir vertraut. He trusts you to finish things off. Er vertraut dir, dass du es zu Ende bringst. Praise the Lord. Preis dem Herrn. Praise the Lord. Preis dem Herrn. All right. Well, why don't you grab your Bible? Nun nehmt euch mal eure Bibel. Do you want him to play? Oh, it's fine. So I want to take this session. Ich möchte in dieser Einheit and I want to talk to you about you know, when you've done everything you know to do and it's not working. Darüber sprechen, was du tust, wenn du alles getan hast, was du weißt und es scheint nicht zu funktionieren. What do you do? Was machst du dann? It's interesting that when you look at the life of Jesus. Es ist interessant, wenn du auf das Leben Jesu schaust. You actually see two situations. Da siehst du zwei Situationen, in which Jesus did what he would normally do, wo Jesus das getan hat, was er normalerweise tut, and it didn't work. Und es hat nicht funktioniert. Now remember, Jesus is doing life as a man. Erinnere dich, Jesus führt sein Leben als Mensch. Anointed by God, gesalbt von Gott, filled with God, gefüllt mit Gott, united with God, vereint mit Gott. Being led by the Holy Spirit, geleitet vom Heiligen Geist. He's showing us what's possible as a man or woman filled with God. Und zeigt uns, was möglich ist für einen Mann oder eine Frau, der gefüllt ist mit Gott. But I've been in situations. Aber ich war in Situationen, in which I have done what I would normally do. Wo ich getan habe, was ich normalerweise tun würde. And it didn't work. Und es hat nicht funktioniert. And so then that's where I had to ask God. Und dann musste ich Gott fragen. What do I do? Was mache ich jetzt? So, here I'll tell you a story. Ich erzähle euch eine Geschichte. So this was in 2009. Also das war 2009. It was Easter Sunday, like today. Und es ist Ostersonntag wie heute. And we were pastoring our church in Texas. Wir sind Pastoren unserer Gemeinde in Texas. And during the worship service. Und während des Lobpreises. This man and his wife came in the back door. Kommt dieser Mann, diese Frau hinten rein. And they'd come up to my wife. Und sie kommen gehen zu meiner Frau. And they said the only reason we came today. Und sagen, der einzige Grund, warum wir heute gekommen sind, we need a miracle. Ist, weil wir ein Wunder brauchen. We heard about all the healings that were taking place. Wir haben von all den Heilungen gehört, die hier stattfinden. And my husband needs a miracle. Und mein Ehemann braucht ein Wunder. Well, I didn't know what was going on. Ich wusste nicht, was da passierte gerade. My wife was in the foyer of the church. Meine Frau war im Foyer der Gemeinde. And they had told her the situation. Und sie haben ihr von der Situation berichtet. So my wife comes in. Also meine Frau kommt rein. She stops the praise and worship team. Und unterbricht das Lobpreisteam. She gets the microphone. Nimmt das Mikrofon. And she says, everyone. Und sie sagt, hört mal. We have this couple that just came in. Wir haben dieses Paar, was gerade reingekommen ist. And they need a miracle. Und sie brauchen ein Wunder. So we're going to have Pastor Chad. Also wird jetzt Pastor Chad. Come get them healed. Sie heilen. Now. I'm just standing here worshiping. Oh, ich stehe einfach da und preise den Herrn. I have no idea what's going on. Ich habe keine Ahnung, was los ist. And I get put on the spot. Und jetzt werde ich ins Rampenlicht gestellt. And so that weekend, an diesem Wochenende, I'd been reading this book by Smith Wigglesworth. Hatte ich dieses Buch gelesen von Smith Wigglesworth. And so hanging out with Smith Wigglesworth. Und während ich da so Zeit verbrachte mit Smith Wigglesworth. It'll make you a little bold. Dann machte ich das so ein bisschen kühn. So the church is packed out. Also die Gemeinde ist voll. And I said, who here's never seen a miracle? Und ich sag, wer von euch hat noch nie ein Wunder gesehen? Well, we're in a the city we're in is where Texas A&M University is at. It's a college. Die Stadt, in der wir sind, da ist die Texas Universität, die Universität von Texas. So there was lots of university students there. Also waren da viele Universitätsstudenten. These three girls raise their hand in the back. Und die drei Mädels hinten melden sich. These university students. Diese Universitätsstudenten. And so Chad being real bold. Und Chad ist jetzt richtig kühn. I said, come up here and watch a miracle. Und ich sag, kommt nach vorne und schaut euch ein Wunder an. Now I have no idea what's wrong with this guy. Und ich habe noch keine Ahnung, was dem Mann fehlt. I wouldn't recommend doing this. Ich empfehle jetzt nicht, das zu machen. But in the moment, aber in dem Moment, I was feeling pretty bold. Habe ich mich ziemlich kühn gefühlt. So they go up to the front. Also kommen die nach vorne. And we had some people move down the row and they sat down. Und die haben sich da hingesetzt. Wir haben ein paar Leute gebeten, ein bisschen Platz zu machen. And so I asked the man, what's wrong? Und ich sagte zu dem Mann, was fehlt Ihnen? And he was a very, very heavy set man. Und war ein sehr, sehr übergewichtiger Mann. And he said, well, I was a roofer. Und sagte, ich war Dachdecker. And 5 years ago, I fell through a roof. Und vor 5 Jahren bin ich durch ein Dach gefallen. I broke my back. Hab mir das Rückgrat gebrochen. I've had several surgeries. Hatte verschiedene Operationen. And the doctors have not been able to fix things. Und die Ärzte waren nicht in der Lage, das wieder in Ordnung zu bringen. So he said, because of my back injury. Und sagt, wegen meiner Rückenverletzung. I haven't been able to work. War ich nicht in der Lage zu arbeiten. And I can barely walk and move around. Und ich kann kaum mich bewegen. So I did what I would normally do. Also habe ich gemacht, was ich normalerweise tue. I laid my hand on his back. Habe meine Hand auf seinen Rücken gelegt. Said a little prayer. Habe ein kleines Gebet gesprochen. And I said, bend down and check out your back. Und dann habe ich gesagt, beug dich mal runter und test mal deinen Rücken. So, you know, he has his back to everyone. Und hat allen den Rücken zugedreht. He bends down. Beugt sich runter. He starts coming up. Kommt wieder hoch. And I see tears coming out of his eyes. Und ich sehe, wie Tränen ihm aus den Augen kommen. And they're not tears of joy. Und das sind keine Freudentränen. They're tears of pain. Das sind Schmerztränen. Nothing happened. Nichts passiert. Now, he has his back to everyone. Und hat allen den Rücken zugedreht. He stands up. Steht auf. Everyone starts clapping. Und alle klatschen. Saying praise Jesus. Und sagen Hallelujah Jesus. They think he's healed. Die denken, ist geheilt. And I can tell he's not. Und ich sehe, ist nicht geheilt. So, so in my mind. In meinem Kopf. These are the thoughts that started. These are the thoughts that started going through my mind. Die folgende Gedanken gehen mir dann durch den Kopf. Everyone thinks that he's healed. Alle denken, ist geheilt. I could just let them keep thinking that he's healed. Ich könnte sie einfach weiter denken lassen, dass geheilt ist. And have him go sit down. Und lass sie einfach hinsetzen. The other thought was is that I could have him go to my office after service. Und der andere Gedanke war, ich könnte ihn in mein Büro kommen lassen nach dem Gottesdienst. We could pray with him again. Mit ihm nochmal beten. Or I could just give him a hug. Oder ich kann ihn einfach umarmen. And say, keep believing, brother. Und ihm sagen, oh, glaub einfach weiter, Bruder. We go on with the rest of the service. Dann machen wir weiter mit dem Rest des Gottesdienstes. But I just said, aber ich habe einfach nur gesagt, who here has never seen a miracle? Wer von euch hat noch nie ein Wunder gesehen? Come watch a miracle. You know? Komm, schau dir ein Wunder an. I got these three girls sitting here. Und da sitzen diese drei Mädels. So at that moment in my mind, und in dem Moment in meinem Kopf, I had to make the decision. Musste ich eine Entscheidung treffen. I don't know if this is going to work, but are you a man or a mouse? Bist du ein Mann oder eine Maus? Do you really believe what you preach? Glaubst du wirklich das, was du predigst? But I didn't know what else to do. Und ich wusste nicht, was ich danach tun sollte. So I told everybody to lift their hands. Und dann habe ich allen gesagt, hebt mal eure Hände. I said, let's just start praying in the Spirit for a few minutes. Lass uns mal ein paar Minuten im Geist beten. So while everybody's praying, und während jeder betete, I cut my mic off. Habe ich das Mikro ausgeschaltet. I said, God, I don't know what to do. Und habe gesagt, Herr, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. It's not fun when you have to do this in front of other people. Es ist nicht so spaßig, wenn du das vor anderen Leuten machen musst. Like, God, I don't know what to do. Herr, ich weiß nicht, was ich machen soll. So we're just praying in tongues. Also wir beten einfach weiter in Sprachen. And all of a sudden this thought came. Und plötzlich kommt dieser Gedanke. There's a song that was sung years ago by Bethel Music. Da gibt's ein Lied, was vor Jahren von Bethel Music rauskam. And it's called How He Loves Us. Und das heißt, How He Loves Us. And so the band was still on the stage. Die Band war immer noch vorn. I didn't know what else to do. Ich wusste nicht, was ich noch machen sollte. So I said, hey, let's sing that song, How He Loves Us. Und dann sagte ich, hey, lass uns dieses Lied singen, How He Loves Us. Now by this point, the ushers had come up. Und währenddessen waren die Ordner nach vorn gekommen. And they had brought a chair for the man. Und brachten einen Stuhl für den Mann. And it took two ushers to help him sit down. Und zwei Ordner mussten ihm helfen, sich hinzusetzen. Because he could barely get around. Weil er sich kaum bewegen konnte. He couldn't get up or out of a chair by himself. Er konnte nicht aus dem Stuhl aufstehen oder sich hinsetzen. So we're singing this song about how God loves us. Und dann haben wir dieses Lied gesungen, wie Gott uns liebt. Then all of a sudden I got a word of knowledge about this man. Plötzlich bekomme ich ein Wort der Erkenntnis über diesen Mann. And we stopped the music and I looked at him. Und wir stoppen die Musik, ich schaue ihn an. I said, sir, I could be wrong. Und sagt zu ihm, nun, ich kann jetzt hier falsch liegen. But I said, were you abused as a child? Aber bist du als Kind missbraucht worden? And he just begins to cry. Und dann fängt er an zu weinen. He's probably in his late 40s, early 50s. Er ist wahrscheinlich so die 50. And then it came to me. Und dann dämmerte es mir. I said, you don't even really believe that you're good enough to be healed, do you? Du glaubst noch nicht mal, dass du gut genug bist, um geheilt zu werden. And he began shaking his head and said, no. Und dann schüttelt er seinen Kopf und sagt, nee. And I said, you took all of those things you experienced with your parents. Und ich sagte, du hast all das genommen, was du mit deinen Eltern erlebt hast. And you put that on God. Und hast das auf Gott projiziert. And I mean, he just began to cry. Und fing an zu weinen. I said, so this is what we're going to do. Und ich sagte, wir werden jetzt Folgendes tun. We're going to sing this song again. Wir werden das Lied nochmal singen. About how much God loves us. Wie sehr Gott uns liebt. But before we do that, aber bevor wir das machen, I want to talk to you about how much God loves you. Möchte ich mit dir darüber sprechen, wie sehr Gott dich liebt. And so in front of everyone. Und vor allen. I took, maybe about 5 minutes. Habe ich 5 Minuten genommen. And just began to talk to him about how much God loved him. Habe ihm einfach erzählt, wie sehr Gott ihn liebt. Had nothing to do with his past. Dass das alles nichts mit seiner Vergangenheit zu tun hat. And just it was me and him. Es war nur er und ich. So after I talked to him for a few minutes, also spreche ich mit ihm ein paar Minuten. We began to sing this song. Und dann haben wir dieses Lied wieder gesungen. Now I was standing right beside him. Ich stehe direkt neben ihm. And I had my left hand on his left shoulder. Habe meine linke Hand auf seiner linken Schulter. I had my right hand lifted. Habe meine rechte Hand gehoben. I closed my eyes. Und habe meine Augen geschlossen. And the entire church, we began to sing how much God loves us. Und die ganze Gemeinde fängt an zu singen, wie sehr Gott uns liebt. That he loves us. Dass er uns liebt. We'd been singing this song for a while. Und wir haben das Lied gesungen für eine Weile. And all of a sudden, I felt my left hand going up. Und plötzlich merke ich, wie meine linke Hand hochgeht. I opened my eyes and looked. Und ich öffne meine Augen und schaue. This man stood up by himself. Und dieser Mann steht auf von alleine. He bent down, touched his toes. Beugt sich runter, berührt seine Zehen. And he stood up completely healed. Steht auf und ist vollständig geheilt. And you know what I did? Do you know what I did? Weißt du, was ich gemacht habe? I took off running all around the church. Ich rannte einmal durch den ganzen Saal. I was so excited. Ich war so begeistert. I didn't know if I was excited for the man or excited for me. Ich war mir nicht sicher, ob ich so begeistert war für den Mann oder für mich. I don't know if I was excited because the man was healed or God bailed me out. Ich war mir nicht sicher, ob ich begeistert war, weil Gott den Mann geheilt hat oder weil Gott mich aus der Situation gerettet hat. But I mean, here I was in a situation. Aber ich meine, ich war da in der Situation, which I knew it's God's will for these people to be healed. Wo ich wusste, es ist Gottes Wille, dass er geheilt wird. And God's not withholding anything. Und Gott hält nichts zurück. It's something here with me, I'm missing it somewhere. Also muss es irgendwas geben, wo ich es verpasse. So what do you do when you do what you would normally do and it didn't work? Also was machst du, wenn du was tust, was du normalerweise machst und es funktioniert nicht? And yet it's comforting to me that I see this even happen with Jesus. Und es ist ein bisschen tröstlich für mich, dass ich sehe, dass es Jesus auch passiert ist. In Luke chapter 8, in Lukas Evangelium Kapitel 8, in verse 26 we find Jesus, he's went to deliver the madman of Gadara. In Lukas 8, Vers 26 ist Jesus dabei, diesen besessenen Gadarener zu befreien. And in verse 28 it says, when the man saw Jesus. Und in Vers 28 heißt es, als er aber Jesus sah, he cried out and fell down before him. Schrie er, warf sich vor ihm nieder. And with a loud voice said, what have I to do with you, Jesus, Son of the Most High God? Und sprach mit lauter Stimme, was habe ich mit dir zu tun, Jesus, du Sohn Gottes des Höchsten? I beg you, do not torment me. Ich bitte dich, quäle mich nicht. Verse 9 says, for Jesus had commanded the unclean spirit to come out of the man. Denn er hatte dem unreinen Geist geboten, von dem Menschen auszufahren. Now this really helped me because you see Jesus command the demon to come out. Das hat mir geholfen. Also Jesus hat dem Dämonen befohlen, auszufahren. And it doesn't come out. Und er kommt nicht raus. He starts to talk to Jesus. Und fängt an, zu Jesus zu reden stattdessen. Now, there's several other situations. Da gibt es einen Haufen andere Situationen. In which you see Jesus casting out demons out of people. Wo Jesus Dämonen austreibt aus Menschen. This is the only time. Und dies ist das einzige Mal, that Jesus asks the demon's name. Wo er den Dämon fragt nach seinem Namen. And yet you look at what happens in church. Und wenn du dir dann anschaust, was in manchen Gemeinden passiert. And I've seen where people have made doctrines out of this scripture here. Wo ich gesehen habe, dass Leute eine Lehre gemacht haben aus dieser einen Stelle. I'm needing to know the demon's name. Oh, du musst den Namen des Dämonen kennen. His personality. Seine Persönlichkeit. This happened one time. Das ist einmal passiert. And I have to believe. Und ich muss glauben. That Jesus being led by the Holy Spirit. Dass Jesus durch den Geist geleitet ist. That Jesus dealt with this demon like he did all the other ones. Dass Jesus mit diesem Dämon umgegangen ist wie mit allen anderen auch. He told it to come out. Er sagt ihm, dass er rauskommt. And all the other ones came out. Und die anderen kamen alle raus. But in this particular situation. Aber in diesem Fall. It needed to be handled differently. Musste anders mit ihm umgegangen werden. And I have to believe the Holy Spirit told Jesus. Und ich muss glauben, dass der Heilige Geist Jesus gesagt hat. Ask its name. Frag nach seinem Namen. And so Jesus goes on. Also macht Jesus weiter. In verse 30. In Vers 30. Jesus asked him, saying, "What is your name?" Jesus aber fragt ihn und sprach, wie heißt du? And the demon said, "Legion." Er sprach Legion. Because many demons had entered him. Denn viele Dämonen waren in ihn gefahren. And they begged him that he would not command them to go out into the abyss. Und er bat ihn, er möge ihn nicht befehlen, in den Abgrund zu fahren. So they were begging Jesus, and Jesus gave them permission. Also betteln sie Jesus an, und Jesus gibt ihnen Erlaubnis. You see it happen here. Ihr seht das hier. You see another situation in Mark chapter 8. Und dann gibt's noch eine andere Situation in Markus 8. It's Jesus dealing with a blind man. Wo Jesus mit einem Blinden zu tun hat. Mark chapter 8 and verse 22. Markus 8 Vers 22. Says then Jesus came to Bethsaida. Er kommt nach Bethsaida. And they brought a blind man to him. Und man bringt einen Blinden zu ihm. And begged him to touch him. Und bittet ihn, dass er ihn anrühre. So he took the blind man by the hand and led him out of the town. Der nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn vor das Dorf hinaus. And when he spit on his eyes and put his hands on him. Spie ihm in die Augen, legte ihm die Hände auf. He asked him if he saw anything. Und fragte ihn, ob er etwas sehe. And the man looked up and said, I see men like trees walking. Und blickte auf und sprach, ich sehe die Leute, als sehe ich wandelnde Bäume. So he put his hands on his eyes again. Also hat noch mal ihm die Hände aufgelegt. And made him look up. Hierauf legte ihm noch einmal die Hände auf seine Augen, ließ ihn aufblicken. So here you see Jesus lay hands on the man twice. Also hier sehen wir, wie Jesus zweimal einem Mann die Hände auflegt. Why did he have to do it twice? Warum muss er es zweimal tun? I don't know. Ich weiß es nicht. But obviously, aber offensichtlich, Jesus being led by the Holy Spirit, ist Jesus hier geleitet vom Heiligen Geist. I have to believe, ich muss glauben, the Holy Spirit told him to do it again. Dass der Heilige Geist ihm gesagt hat, mach's nochmal. I remember we had just started pastoring. Ich erinnere mich, als wir gerade angefangen hatten als Pastoren. It was our second month. Das war im zweiten Monat. And there was a woman that came up. Da kam eine Frau. And she had something wrong with her liver. Und sie hatte ein Problem mit der Leber. So we had laid hands on her and ministered to her. Also haben wir die Hände aufgelegt und für sie gebetet. I had my eyes closed. Ich hatte meine Augen geschlossen. Well, I opened my eyes. Und dann habe ich sie aufgemacht. And there was an elderly woman standing right beside her. Da stand eine ältere Dame neben ihr. And I looked at her and said, "How can I help you?" Und ich schaute sie an und sag, was kann ich für sie tun? And she said, "I can't see." Und sie sagt, ich kann nicht sehen. Well, I'm 28 years old. Ich bin 28 Jahre alt. I've never done anything in ministry before. Ich habe noch nie irgendwas im Dienst gemacht vorher. We've just gotten started. Wir hatten gerade erst angefangen. And I start to get a little nervous on the inside. Innerlich werde ich ein bisschen nervös. And I said, "What do you mean you can't see?" Und ich sagte zu ihr, was meinen Sie, Sie können nicht sehen? She said, "I can't see." Und sagt, ich kann nicht sehen. And I asked her one more time. I said, "What do you mean you can't see?" Und ich fragte sie nochmal, wie meinen Sie das? I was really hoping. Ich hatte wirklich gehofft. It wasn't going to be what she said. Dass es nicht so schlimm sein würde, wie sie eigentlich sagte. She said, "Son, I'm blind. I can't see." Und sie sagte mir, Junge, ich bin blind. Ich kann nicht sehen. I'm not gonna lie. Und ich erzähle euch jetzt keine Märchen. On the inside, in mir drin, I jumped back. Bin ich rückwärts gesprungen. 'Cause it seemed big. Denn es schien mir so groß. And I said, "Okay, we're gonna lay hands on you." Und ich sagte zu ihr, okay, wir werden dir die Hände auflegen. So I laid my hands on her eyes. Und dann habe ich meine Hände auf ihre Augen gelegt. And I don't remember what I said. In the name of Jesus, something. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Im Namen Jesu, irgendwas. So I took my hands off. Und dann habe ich meine Hände weggenommen. And I said, "What do you see?" Und habe gesagt, was siehst du? She said, "Well, I can see some light." Und sie sagt, oh, ich kann Licht sehen. And she said, "I can kind of see an image of you." Und ich kann so eine Form von dir sehen. Well, that gave me a little bit of courage. Das hat mir ein bisschen Mut gemacht. I said, "Well, let's lay hands on her again. Jesus did it twice." Und ich sagte, okay, dann legen wir nochmal die Hände auf. Jesus hat es auch zweimal gemacht. So laid hands on her again. Dann habe ich wieder ihr die Hände aufgelegt. So tell me what you see. Und gesagt, was siehst du jetzt? Why? And that day I had a suit and a tie on. Und an dem Tag hatte ich einen Anzug und eine Krawatte an. And she said, "Well, I can see your suit and your tie." Und sie sagt, oh, ich kann jetzt deinen Anzug und deine Krawatte sehen. But she said, it's really blurry. Aber es ist verschwommen. Well, then I got really bold. Und dann bin ich wirklich kühn geworden. I said, "We're gonna lay hands on you one more time." Und ich sag, wir legen dir noch einmal die Hände auf. And you're gonna walk out of here completely seeing. Und dann gehst du hier raus und kannst vollständig sehen. So we laid hands on her again. Also haben wir die Hände aufgelegt. I said, "What do you see?" Und ich sage, was siehst du? She began to describe all the colors and details. Und dann fing sie an, alle Farben und Details meiner Krawatte zu beschreiben. And I took off running around that church. Und dann bin ich wieder um die Gemeinde gerannt. I was so excited. Weil ich so begeistert war. That I say that because there's been many times. Ich sag das, weil oftmals I've been in situations. War ich in Situationen, where I've done what I would normally do. Wo ich getan habe, was ich normalerweise tue. And didn't see the result. Und habe nicht das Ergebnis gesehen. And so then I got to make a decision. Und dann muss ich eine Entscheidung treffen. Either God's a liar. Entweder ist Gott ein Lügner. Or he's a truth teller. Oder er sagt die Wahrheit. Because I know it's always God's will for people to be healed. Ich weiß nämlich, dass es immer Gottes Wille ist, Menschen zu heilen. And if Jesus commanded us, und Jesus hat uns befohlen, to go into the world, in die ganze Welt zu gehen, and preach the gospel, das Evangelium zu verkündigen, and lay hands on the sick and they would be healed, Hände auf die Kranken zu legen und sie werden geheilt werden. If I'm doing what he told me to do, und wenn ich tue, was mir sagt, was ich tun soll, that command, und ich folge diesem Befehl, and I'm not seeing the result, und ich sehe nicht die Resultate, then I'm missing it somewhere. Dann habe ich einen Fehler gemacht. It's very prideful. It's very. It's very arrogant, prideful. Ja, es ist sehr stolz. Ja, also sehr überheblich. To act like God's the problem. So zu tun, als wäre Gott das Problem. And I'm not the problem. Ich bin nicht das Problem. I have to understand. Ich muss verstehen, that Jesus gave us the Holy Spirit. Dass Jesus uns den Heiligen Geist gegeben hat. To lead us and guide us. Um uns zu führen und zu leiten. To give us direction. Um uns Richtungsweisung zu geben. And to show us what to do. Und uns zu zeigen, was wir tun sollen. If I see with Jesus, if with Jesus there was two situations. Aber wenn es bei Jesus zwei Situationen gab, in which he did what he would normally do, wo getan hat, was normalerweise tut, and didn't see the result the first time, und das erste Mal das Ergebnis nicht gesehen hat, then that should give me some confidence. Dann sollte mir das ein bisschen Zuversicht geben. That if I've done something, dass wenn ich was gemacht habe, I didn't see the result the first time, und das Ergebnis nicht sofort gesehen habe, well, if that happened with Jesus, it's okay with me too. Wenn das bei Jesus passiert ist, dann ist es für mich auch okay. The only difference, der einzige Unterschied, is that we see that with Jesus, ist, dass bei Jesus, he walked in such an intimate fellowship with God. Er hatte diese intime Nähe zu Gott. He wasn't needing to go fast and pray for 21 days. Er musste nicht 21 Tage fasten und beten. To be able to find out what I need to do. Um rauszufinden, was soll ich jetzt machen? I'm still working on it. Da arbeite ich immer noch dran. I've been in situations, ich war in Situationen, in which I immediately heard what needed to be done, wo ich sofort gehört habe, was hier zu tun ist. And then I've been in some situations, und ich war in Situationen, where maybe I wasn't as sensitive in that time that I needed to be, wo ich vielleicht nicht so sensibel war oder auf Empfang war, wie ich hätte sein sollen. And it took me pulling away from everything. Und dann musste ich mich von allem zurückziehen and spending some time praying, und Zeit im Gebet verbringen, to get from God what needed to be done. Um von Gott zu hören, was getan werden musste hier. I want you to see something in let me show you something here. Ich möchte euch hier mal was zeigen. John chapter 16, Johannes 16, and look at verse 13. Schaut euch mal Vers 13 an. Jesus is talking to the disciples. Jesus redet hier mit den Jüngern. And he begins to talk to them about the Holy Spirit. Und spricht mit ihnen über den Heiligen Geist. In verse 13 he says, however, when the Spirit of truth has come, und Vers 13 heißt es, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, he will guide you into all truth. So wird euch in die ganze Wahrheit leiten. All means all, like all truth. Die ganze Wahrheit bedeutet die ganze Wahrheit. That means even in situations where I don't know what's true. Das bedeutet selbst in Situationen, wo ich nicht weiß, was jetzt wirklich wahr ist. That's the Holy Spirit's job, is to guide me and lead me into what's true. Dann ist es die Aufgabe des Heiligen Geistes, mich zu führen und zu leiten in das hinein, was wahr ist. He's the revealer of truth. Er ist der Offenbarer von Wahrheit. So if there's a situation in my life, also wenn es eine Situation gibt in meinem Leben, in which I don't know what to do, wo ich nicht weiß, was ich tun soll, I need some light in that area. Ich brauche Licht in diesem Bereich. I can always look to the Holy Spirit. Dann kann ich immer auf den Heiligen Geist schauen. Because he knows everything. Weil er alles weiß. He's a genius. Er ist genial. And if we'll listen to him, say again. If we will listen to Und wenn him, wir ihm zuhören, he will make you look like a genius too. Dann lässt er dich aussehen wie ein Genie. I've seen this in the area of finances. Ich habe das im Bereich Finanzen gesehen. In relationships. In Beziehungen. And also in the area of healing. Und auch im Bereich von Heilung. And that where there were situations, wo da Situationen waren, and we didn't know what to do, und wir wussten nicht, was wir machen sollen, we began to spend time praying, aber haben angefangen zu beten, praying in the Spirit, im Geist zu beten, and looking to the Holy Spirit, und auf den Heiligen Geist zu schauen, to show us what needed to be said or what needed to be done, dass er uns zeigt, was jetzt gesagt werden sollte oder getan werden musste. It's a wonderful thing to know that we are the temple of the Holy Spirit. Es ist eine wunderbare Sache zu wissen, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind. That means he is always with us. Das heißt, er ist immer mit uns. That means that you and I, das bedeutet du und ich, in every situation of life, in jeder Situation des Lebens, we are always in the position, sind wir immer in der Position, to always have the answer. Die Antwort zu haben. For every situation we face. Für jede Situation, der wir gegenüberstehen. That I don't ever have to be in the dark about a situation in my life. Ich muss also nicht im Dunkeln tappen bezüglich irgendeiner Situation meines Lebens. That I can always know exactly what needs to be said or what needs to be done. Ich kann immer wissen, was muss gesagt werden jetzt oder was muss jetzt getan werden. And this is where it comes down to sensitivity. Und hier geht's jetzt um Sensibilität. Our fellowship with the Holy Spirit. Unsere Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Of hearing from him and seeing from him. Von ihm zu hören, von ihm zu sehen. And this is one of the benefits of the baptism of the Holy Spirit. Und das ist eine der Segnungen der Taufe im Heiligen Geist. And being able to speak in other tongues or pray in the Spirit. Und fähig zu sein, in neuen Sprachen zu reden. It's because we can begin to pray in tongues. Denn wir können in Sprachen reden. And we can look to the Holy Spirit. Und wir können auf den Heiligen Geist schauen. To show us what needs to be said or done. Dass er uns zeigt, was gesagt oder getan werden soll. In 1 Corinthians chapter 14. In 1. Korinther 14. In verse 2. In Vers 2. Says, for he who speaks in a tongue does not speak to men, but unto God, for no one understands him. Da heißt es, denn wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott, denn niemand versteht es. I want you to look at this last phrase here. Und ich möchte, dass du diesen letzten Teil des Verses siehst. Says, in the Spirit he speaks mysteries. Sondern er redet Geheimnisse im Geist. In the Greek, this word mysteries. Im Griechischen ist dieses Wort Geheimnisse. It literally says this. Bedeutet dieses Wort Folgendes. The hidden things of God. Die verborgenen Dinge Gottes. The divine secrets, the hidden things of God. Göttliche Geheimnisse, die verborgenen Dinge Gottes. See, God's not hiding things from us. Gott verbirgt nicht Dinge vor uns. He's looking to reveal things to us. Sondern er möchte uns Dinge offenbaren. And one of the benefits of praying in tongues. Und eines der Segnungen von Sprachenreden. Is that we can tap into the secret things, the hidden things of God. Ist, dass wir in die Geheimnisse Gottes hineintreten können. And things that may have been hidden from us. Und das, was vor uns vielleicht verborgen war, they can be revealed to us. Kann jetzt uns offenbart werden. And so I need to go into my times of prayer. Also muss ich ins Gebet gehen. With confidence. Mit Zuversicht. That if I don't know how to pray about a situation, dass wenn ich nicht weiß, wie ich beten soll über eine Situation, I don't have the answer to the situation, wenn ich die Antwort für die Situation nicht habe, that I have my very best friend, dann habe ich meinen besten Freund, that's ready to reveal to me the answer, der bereit ist, mir die Antwort zu offenbaren. And as I begin to pray in the Spirit, und während ich im Geist bete, it helps me to get out of my mind, hilft mir das, mich von meinem Verstand zu lösen and tap into spiritual things, und in die Dimension des Geistes hineinzukommen. It even actually says over in Romans chapter 8, und so steht es genauso in Römer Kapitel 8, that the Holy Spirit helps us to pray for things that, in which we don't know how to pray, dass der Heilige Geist uns hilft, für Dinge zu beten, wo wir nicht wissen, wie wir beten sollen. It also says in 1 Corinthians chapter 13 and verse 13. Und in 1. Korinther 13 Vers 13 heißt es, says let him who speaks in a tongue pray that he would interpret it. Darum, wer in einer Sprache redet, der betet, dass er es auch auslegen kann. I've done this a lot of times in my private time. Das habe ich oft gemacht in meiner persönlichen Gebetszeit. You know, when I was pastoring, we pastored for 15 years. Als ich Pastor war, wir waren Pastoren 15 Jahre lang. And in the last couple of years, und in den letzten Jahren, I started to question some things. Fing ich an, ein paar Sachen zu hinterfragen. I started trying some things out with some of our church members. Ich habe angefangen, ein paar Sachen auszuprobieren mit unseren Gemeindemitgliedern. You know, I'm in a position now. I'm in a position now which, you know, I'm going to one place and then I leave. Jetzt bin ich in einer Position, wo ich irgendwo hinkomme und dann gehe ich wieder, verschwinde ich wieder. So, you know, I see a person, minister to a person, and then I'm gone. Ich sehe eine Person, diene ihr und bin wieder weg. And so I don't have that opportunity to spend lots of time with them. Also habe ich nicht die Gelegenheit, viel Zeit mit der Person zu verbringen. Whereas when I was pastoring, aber als ich Pastor war, I was seeing the same people throughout the week, habe ich dieselben Leute immer wieder gesehen, die ganze Woche über. And so I would have time to be able to spend with them. Und dann hatte ich Zeit, die ich mit ihnen verbringen konnte. And so I began to wonder, you know, when it comes to me as the pastor and my the people in my church. Und dann ich fing an, mich zu fragen als Pastor hier in dieser Gemeinde, how far could I go in getting answers for them? Wie weit kann ich gehen, um Antworten für die Person zu empfangen? And so there was a lady in our church. Da war eine Dame in unserer Gemeinde. She had been in chronic pain for years. Die jahrelang chronische Schmerzen hatte. The doctors had not been able to figure out what was wrong with her. Und die Ärzte konnten nicht rausfinden, was mit ihr nicht stimmte. Everybody that met her thought she was just mean. Jeder, der sie kennenlernte, dachte, die ist einfach nur böse. But it was just because she was in lots of pain all the time. Aber das war einfach nur deshalb, weil sie ständig Schmerzen hatte. And she, after about it's probably about 3 years. Und nach circa 3 Jahren, she had never asked me to pray for her. Sie hatte mich noch nie gebeten, für sie zu beten. And this one day she came up to me. Und eines Tages kam sie zu mir. And she said, "Chad, I don't know what's wrong." Und sie sagte, "Chad, ich weiß nicht, was nicht stimmt." I don't know where I'm missing it. Ich weiß nicht, wo ich einen Fehler mache. I have prayed. Ich habe gebetet. I've done everything I'm supposed to do. Und ich habe alles getan, was ich weiß, was zu tun ist. The doctors can't figure out what's wrong. Die Ärzte können nicht irgendwie rausfinden, was mit mir nicht stimmt. Can you help me figure out? Kannst du mir helfen, es rauszufinden? And I'd been thinking about this for a little while. Und ich habe da eine Weile drüber nachgedacht. And so I told her, I said, "Hey, give me a few days. I'm going to spend some time praying about this." Und ich sagte zu ihr, gib mir ein paar Tage. Ich werde ein bisschen darüber beten. And so I did. That was on a Sunday. Und das habe ich auch gemacht. Das war an einem Sonntag. And so on Monday, I'm in my office at the church. Am Montag bin ich in meinem Büro in der Gemeinde. And I'd finished up some things that morning, and so I sat down to spend some time praying. Und hab dann ein paar Sachen erledigt, und dann habe ich mich hingesetzt, um zu beten. And I was praying in tongues specifically with her on my mind. Und dann habe ich in Sprachen gebetet, während ich ganz bewusst sie im Sinn behalten habe. It was the craziest thing. Und das war total verrückt. I'd been praying in tongues maybe 10 or 15 minutes. Ich habe so für circa 10-15 Minuten in Sprachen gebetet. And this, just like a thought, this word just kind of came into my thoughts. Und plötzlich kommt dieses Wort aus heiterem Himmel so in meine Gedanken. I mean, just like, you know, if you were to close your eyes and use your imagination and think of a word, you know, you see an image or a word. So als ob du deine Augen schließen würdest und dann an irgendein Bild oder Wort denken willst. You know, like you could close your eyes right now. Ich meine, du könntest direkt jetzt deine Augen schließen. And if I said, imagine the word ice cream. Und wenn ich dir sagen würde, stell dir mal das Wort Eis vor. Eiscreme. You could see that word in your mind. Dann siehst du das in deinem Gedanken. It was almost like that. Und so war das ungefähr. I'm praying in tongues. Ich bete in Sprachen. All of a sudden, I just see this word just kind of flash. Und plötzlich sehe ich dieses Wort in meinen Gedanken aufblitzen. I didn't know what that word was. Aber ich wusste nicht, was dieses Wort bedeutete. But I couldn't get away from it. Aber ich konnte es nicht wieder loswerden. And so I got on my laptop. Also ging ich an meinen Laptop. And I put it in Google. Und ich hab's gegoogelt. And I was amazed that it was actually a medical issue. Und ich war überrascht, dass es tatsächlich hier sich um ein medizinisches Problem handelte. I'd never seen this word before. Ich hatte das Wort noch nie gehört vorher. I had no idea what it was. Ich wusste nicht, was es ist. But I'm reading about it in Google. Aber ich lese dann davon in Google. And it's like I'm reading about all the symptoms that this lady is dealing with. Und ich dachte so, wow, das sind ja all diese Symptome, die diese Frau hat. And so I got my phone. I text this lady in our church. Also habe ich mein Handy genommen und habe dieser Frau einen Text geschrieben. I said, "Does this word mean anything to you?" Und habe geschrieben, hast du dieses Wort schon mal gehört? And she said, "Well, she said my doctors had mentioned that word." Und sie sagte, na ja, meine Ärzte haben das Wort erwähnt. But she said we hadn't done anything about it. Aber wir haben diesbezüglich noch nichts unternommen. I said, "Well, I said the next time you go, your doctor mention it to them." Und ich sagte, das nächste Mal, wenn du zum Arzt gehst, erwähnt das mal. I said, "This is what kept coming up when I was praying. This might be the issue." Denn das Wort kam immer wieder, als ich gebetet habe. Vielleicht ist das das Problem. So she went to the doctor. Also ging sie zum Arzt. And she mentioned that to them. Und hat das Wort erwähnt. And whatever it was, it was a small little change in some things as far as like her diet. Und was auch immer es war einfach nur eine ganz kleine Veränderung in ihren Ernährungsgewohnheiten. And all of a sudden, all the pain went away. Und plötzlich gingen alle Schmerzen weg. She had been dealing with this for years and years, and no one could figure it out. Und Jahre hatte sie damit zu tun, und niemand konnte ihr helfen. And like I feel like I'm a really smart guy. Und ich fühle mich jetzt, oh, ich bin wirklich schlau. But I'm not that smart. Aber so schlau bin ich tatsächlich nicht. I'm not that smart to figure something out like that. Ich bin nicht schlau genug, um selbst auf sowas zu kommen. Here's a situation that, I mean, the doctors couldn't, the professionals couldn't figure it out. Hier ist so eine Situation, die Ärzte, die Profis konnten nicht drauf kommen. But God knew what the problem was. Aber Gott wusste, was das Problem ist. What's the possibility that when we go into our time of prayer? Wie stehen die Chancen? Wie hoch stehen die Chancen, dass wenn ich ins Gebet gehe, that if we actually go in it with expectancy to hear, mit der Erwartung zu hören, that God would actually show us what the issue is. Dass Gott uns tatsächlich zeigt, was das Problem ist. Let me tell you one more story. Ich erzähle euch noch eine Geschichte. So this is a personal story about me. Das ist also eine persönliche Geschichte von mir. And when you do everything you know to do and it doesn't work. Wenn du alles getan hast, was du weißt, und es scheint nicht zu funktionieren. Several years ago, our dog had gotten sick. Vor Jahren wurde unser Hund mal krank. And we had been dealing with a lot of negative circumstances in life and ministry at the time. Und wir hatten mit vielen negativen Umständen zu tun zu dieser Zeit damals gerade. And so my dog had a tumor begin to grow on its neck. Und mein Hund bekam plötzlich einen Tumor an seinem Hals. And it began to get bigger and bigger. Der wurde größer und größer. And it got about the size of a tennis ball. Bis er so groß war wie ein Tennisball. And I knew that it wasn't good. Und ich wusste, dass das nicht gut war. So we went ahead and took him to the veterinarian. Also haben wir ihn zum Tierarzt gebracht. The veterinarian looked at it. Der Tierarzt schaut ihn an. And he said, well, without testing it, I can't know for sure if it's cancer or not. Und sagte dann, ja, ohne dass ich da eine Probe nehme, kann ich nicht sagen, ob es Krebs ist oder nicht. But because of where it's at, we'll go ahead and cut it off. Aber weil es an dieser bestimmten Stelle ist, werden wir das mal aufschneiden. And then we'll see what happens after that. Und dann werden wir sehen, was passiert. So they cut the tumor off. Also haben sie den Tumor aufgeschnitten. And we went home. Und wir sind nach Hause. And over the next 2 weeks it begins to grow back again. Ah, er hat den Tumor abgeschnitten, aber die nächsten 2 Wochen wächst der nach. So we go back to the veterinarian. Also gehen wir wieder zum Tierarzt. And they did a biopsy of it. Und dann haben sie eine Biopsie gemacht. And he said, I'm sorry to tell you, but it is cancer. Und der Tierarzt sagt dann, tut mir leid, dass ich Ihnen das sagen muss, aber das ist Krebs. And they ran some scans on his body. Und dann haben sie so Scans an seinem and Körper durchgeführt. He said he's got tumors all throughout his body. Und haben gesagt, ja, der hat Tumore im ganzen Körper. And he said, I'm sorry, but you know, we're giving him about 3 to 6 months to live. Und er sagt, es tut mir leid, aber der hat noch 3 bis 6 Monate. Well, it really upset us because we love this dog. Es hat uns wirklich traurig gemacht, weil wir diesen Hund geliebt haben. And we went home. Und wir sind nach Hause gegangen. And so for the next couple, I say probably the next 3 days. Und während der nächsten 3 Tage. He's just laying around. He's not eating or drinking anything. Lag er einfach nur rum, hat nichts gegessen, nichts getrunken. And I remember this one night. Me and my wife, we're sitting on the couch, we're watching TV. Und eines Abends, meine Frau und ich, wir sitzen auf der Couch und gucken Fernsehen. And my dog, he's laying right here to my left on the couch. Und der Hund liegt neben mir links auf der Couch. And my wife looked at me and she said, "Are you not going to do anything about your dog?" Und meine Frau sagt zu mir, willst du gar nichts unternehmen bezüglich deines Hundes? And I looked at her and I said, "What are you talking about?" Und ich schaue sie an und sag, wovon redest du? She said, "You go all over the world and you see lots of people get healed." Und sie sagt, du reist überall auf der Welt rum und überall werden die Leute geheilt. And you're just gonna let your dog die? Und du willst einfach deinen Hund sterben lassen? It made me mad. Und das hat mich wütend gemacht. I got mad at her. Und ich wurde sauer auf sie. I looked at her. Ich schaue sie an. I said, "Who do you think I am, Jesus?" Und sagt zu ihr, was denkst du, wer ich bin? Jesus? It made me so mad, I got up and I walked out of the room. Das hat mich so sauer gemacht, ich bin einfach rausgegangen. A little while later I came back. Und eine Weile später komme ich zurück. I apologized to her. Hab mich bei ihr entschuldigt. Got my temper back under control. Hab mich wieder unter Beherrschung gebracht. And so I went and sat down on the couch. Hab mich auf die Couch gesetzt. And so for the next couple of days I would sit there on the couch and put my hand on the dog. Und die nächsten paar Tage hatte ich mich immer wieder auf die Couch gesetzt, meine Hand auf den Hund gelegt. And I just let this be my meditation. Und habe einfach darüber nachgesonnen. Father, I thank you that your life is flowing out of me and flowing into my dog. Vater, danke, dass dein Leben jetzt aus mir rausfließt in meinen Hund hinein. So every time we'd come into the living room and watch television. Jedes Mal, wenn wir ins Wohnzimmer kamen, um Fernsehen sehen. I'd sit there with my hand on my dog. Saß ich da mit der Hand auf meinem Hund. Just believing it by faith, life is flowing into that dog. Und hab geglaubt, dass Leben in meinen Hund hineinfließt. Well, we're about a week into this. Und nach circa einer Woche. And nothing has changed. Ohne dass sich irgendwas geändert hat. And he's just laying there, not eating or drinking. Er ist immer noch da, liegt immer noch da, isst nicht, trinkt nicht. Well, the next morning, am nächsten Morgen, I woke up, wache ich auf, and I found that our dog had gone down into the basement. Und sehe, dass mein Hund runtergegangen ist in den Keller. And you know, when animals start to go off by themselves. Und weißt du, wenn Tiere für sich alleine sein wollen. You know, that's not a good sign. Das ist kein gutes Zeichen. You know, they're going off so they can die. Sie ziehen sich zurück, damit sie sterben können. And I walked in there, I found him laying on the ground. Und ich komme runter in den Keller und sehe ihn da am Boden liegen. He's still alive. Er lebt immer noch. But he's just not moving. Aber bewegt sich nicht. And I just broke down crying. Und da habe ich einfach angefangen zu weinen. I'm not a big animal person. Ich bin jetzt nicht so der große Tierfreund. But I love this dog. Aber ich habe diesen Hund geliebt. And so I'm on the ground just crying. Also bin ich da am Boden und weine. And my wife comes in there and she says, "What's wrong?" Meine Frau kommt rein und sagt, was ist los? And I looked at her and said, I don't know what to do. Und ich schaue sie an und sage, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. I mean, very sincere. I didn't know what else to do. Ich meine ganz ernsthaft, ich wusste nicht, was ich noch machen soll. And so I walked out of the room, I walked outside. Also gehe ich aus dem Raum, gehe raus ins Freie. And I just began to pray in tongues. Und fange an, in Sprachen zu reden. I said, God, I don't know what to do. Und sag, Gott, ich weiß nicht, was ich tun soll. I'd only been out there a few minutes. Und ich bin da ein paar Minuten draußen. And this thought kept coming up to me. Und dann kommt mir dieser Gedanke immer wieder. It's demonic. Es ist dämonisch. Now I kept pushing that away. Und ich habe das beiseite geschoben. Because I kept thinking, weil ich gedacht habe, this is a dog. Das ist ein Hund. How could this be demonic? This is a dog. Wie könnte das dämonisch sein? Das ist ein Hund. But I couldn't get away from what I was picking up on the inside. Aber ich konnte das nicht loswerden, was ich da innerlich wahrnahm. Now at that time we had been under severe attack as far as our church. Und während dieser Zeit waren wir unter schweren Angriffen, was unsere Gemeinde betraf. We had been in the media. Wir waren in den Medien. The news and the newspapers. In den Nachrichten und Zeitungen. And so we'd been facing a really rough time. Und wir hatten eine sehr schwere Zeit. And it was like this cancer that our dog is dealing with. Und das war so, als ob dieser Krebs, mit dem unser Hund zu tun hatte. It was like this is, I don't know how to translate that. Ich weiß noch gar nicht, wie das übersetzt, wie man das übersetzt. Go ahead. It was like the one more thing. I can't handle one more thing. Das war so wie, also noch was kann ich jetzt echt nicht gebrauchen. And so I walked back inside the house and went downstairs. Also gehe ich wieder ins Haus, gehe runter in den Keller. And I laid down beside the dog. Leg mich neben den Hund. And I just began to very simply say this. Und sag ganz einfach. You foul spirit of cancer. Du böser Geist des Krebses. I release you right now. Ich befehle dir zu verschwinden jetzt. And I'm just laying there. Löse dich, ich löse dich. I'm just laying there and I'm saying that over and over and over again. Und ich lieg da und sag das immer und immer wieder. After a few minutes of just sitting there and laying there and saying that. Nach paar Minuten, wo ich da liege und das sage. I said it this one time. Sag ich da einmal. And when it came out of my mouth, I knew faith was on it. Und als es da aus meinem Mund kam, wusste ich, das war jetzt mit Glauben verbunden. Like the anointing was on what I said that time. Also diesmal war die Salbung auf dem, was ich sagte. When I said, you foul spirit of cancer, I release you. Und als ich sagte, du böser Geist des Krebses, ich löse dich. The dog jumped up. Springt der Hund auf. He ran upstairs. Rennt hoch. Went to his bowl with his food and water. Geht zu seinem Napf mit dem Wasser und dem Essen. And he began to eat and drink for the first time in almost a week. Und fängt an wieder zu essen und zu trinken seit einer Woche. Das erste Mal. It was a boxer. Und es war ein Boxer. I loved boxers. Ich liebe Boxer. Have you ever seen boxers? Habt ihr schon mal Boxer gesehen? You know, they get happy. Wenn die wenn es denen gut geht. They jump up and down and twist and spin. Dann springen die hoch und runter und drehen sich dabei. He's doing all of this. Und das macht er. He hasn't really moved in days. Tagelang hat er sich nicht bewegt. I'm just standing there amazed. Und ich stehe da und bin überrascht. The rest of the day he's acting fine. Und den Rest des Tages verhält er sich ganz normal. So we go to bed that night. Also gehen wir schlafen. I wake up the next morning. Nächsten Morgen wache ich auf. I had a small little office in our house. Und ich hatte ein kleines Büro in unserem Haus. And so I'm in there reading. Und ich bin dort drin und lese. My wife comes running in there with tears coming down her eyes. Und meine Frau kommt angerannt mit Tränen in den Augen. She said, "Chad, you have to come see." Und sie sagt, Chad, du musst es sehen. Now our boxer's name was Rocky, you know, like der Rocky. Der Name unseres Hundes war, unseres Boxers war Rocky, so wie Rocky Balboa, ne? Yeah, Rocky Balboa. She said, "You have to come see Rocky." Und sie sagt, komm und schau dir Rocky an. I said, "What's wrong?" Ich sag, was ist los mit ihm? She said, "The tumor's gone." Und sie sagt, der Tumor ist weg. I said, "What?" Ich sag, was? She said, "Chad, the tumor's gone." Sie sagt, Chad, der Tumor ist weg. So I go running in the room. Also renne ich da rein. This tumor that was the size of a tennis ball is completely gone. Und dieser Tumor, der Tennisballgröße hatte, ist komplett weg. And I told her, I said, "Look, I know I can be really cheap." Und ich sagte ihr, ich weiß, ich kann wirklich geizig sein. But I want to go back to the veterinarian. Aber jetzt würde ich gerne nochmal zum Tierarzt gehen. I want to pay for them to run more scans on his body. Ich würde jetzt gerne mal nochmal bezahlen für ein paar mehr Scans für den ganzen Körper des Hundes. Because if this is gone, the rest of it has to be gone too. Wenn das weg ist, dann muss der Rest auch weg sein. Sure enough, we go to the veterinarian. Und wir gehen zum Tierarzt. They ran the scans. Sie scannen den ganzen Hund. And the technician is looking at the scans and looking at her papers. Und der Techniker schaut auf die Scans und auf die Papiere, die sie vorliegen hatten. And she said, I know that there was tumors here before. Und sie sagt, ich weiß, der hatte hier vorher Tumore. But I'm not seeing any on the scans. Aber ich sehe keinen mehr auf dem Scan. The doctor had told us that every organ in his body was filled with tumors. Die Ärzte hatten uns vorher gesagt, dass jedes Organ seines Körpers mit Tumoren gefüllt war. And now we're looking at scans where there's nothing. Und jetzt sehen wir auf Scans, wo es nichts mehr gab. Well, how did that happen? Wie ist das passiert? I did what I would normally do. Ich habe getan, was ich normalerweise tue. Laid hands on him. Hab Hände aufgelegt. Said something. Was gesagt. But in that situation. Aber in der Situation. It needed to be handled differently. Musste man anders damit umgehen. See, God's never withholding. Weißt du, Gott hält niemals etwas von uns zurück. It always comes down to me. Es hat immer irgendwas mit mir zu tun. Now I wish I could say I've been successful in every single time. Und ich wünschte, ich könnte sagen, ich war erfolgreich jedes einzelne Mal. But I haven't. Aber ich war es nicht. I have seen tremendous results. Ich habe fantastische Resultate gesehen. But I've also had some failures. Aber ich habe auch Versagen gesehen. But in those failures. Aber in diesen Versagen. I didn't allow those failures to make me quit. Ich habe nicht erlaubt, dass dieses Versagen mich dazu gebracht hat, aufzugeben. I made the decision that the next time I'm going to get it. Ich habe eine Entscheidung getroffen, dass ich gesagt habe, das nächste Mal bekomme ich's hin. Because I know I've got room to grow. Weil ich weiß, dass ich noch Raum habe zu wachsen. I can always be more sensitive to him. Ich kann immer noch sensibler sein gegenüber ihm. You see, when it comes to our fellowship with God, und wenn es zu unserer Beziehung mit Gott kommt, there's no such thing as just staying steady. I don't know, staying in the middle. Then there is no such thing. You're either going forward or backward. Okay. Dann gibt es keinen Stillstand in unserer Beziehung mit Gott. Es geht entweder aufwärts oder abwärts, vorwärts oder rückwärts. Either increasing or decreasing. Entweder Zuwachs oder Abnahme. Because there's so many voices that are vying for our attention. Es gibt so viele Stimmen um uns rum, die um unsere Aufmerksamkeit kämpfen. And I need to be in a place. Und ich muss an einer Stelle sein. Exactly like Jesus was. So wie Jesus. Where I'm always hearing. Wo ich immer höre. Always knowing what needs to be done. Immer weiß, was zu tun ist. Because we're going to be in situations, every single one of us. Jeder von uns wird in Situationen kommen. That we come across a situation with someone. Wo wir auf eine Situation treffen mit jemanden. And they don't have a month for us to hear from God. Und wo wir keinen Monat Zeit haben, um von Gott zu hören. They need us to hear from God right now. Die brauchen es, dass ich direkt jetzt von Gott höre. And I wish I could say that I'm in that place all the time. I'm not. Und ich wünschte, ich bin so fit die ganze Zeit, aber bin ich nicht. It's not that it's always possible, because Jesus shows us it's possible. Es ist möglich, weil Jesus hat uns gezeigt, dass es möglich ist. That comes out of our hunger and our desire. Aber es entsteht aus unserem Hunger, aus unserem Verlangen. What's most important to us? Was uns am wichtigsten ist. Comes down to what has my attention. Es kommt aus dem, worauf richte ich meine Aufmerksamkeit? What has my imaginations? Womit beschäftigt sich meine Vorstellungskraft? Meine Gedanken? What has my affections? Meine Gefühle? We need to always be in the right place at the right time. Wir müssen immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. So we can say and do the right thing at the right time. damit wir das Richtige zur richtigen Zeit tun können und sagen können. And it comes down to our relationship with the Holy Spirit. Wenn es zu unserer Beziehung mit dem Heiligen Geist kommt. And if you're in a situation where you've done what you know to do and it doesn't work. Wenn du in eine Situation kommst, wo du getan hast, was du weißt und es funktioniert nicht. Then I've got good news for you. Da habe ich gute Neuigkeiten für dich. Because the Holy Spirit who's with you. Der Heilige Geist, der bei dir ist, der mit dir ist. Every second of every day. In jeder Sekunde deines Tages. He's the revealer of truth. Er ist der Offenbarer von Wahrheit. And he will reveal truth to you. Und er wird dir Wahrheit offenbaren. He will guide you into truth. Und er wird dich in Wahrheit hineinführen. So you can get the results that God wants you to get. Damit du die Resultate haben kannst, die Gott haben möchte. Amen. Amen. Praise the Lord. Preist dem Herrn.